Ich bin im Vorfeld der Veranstaltung nicht nur einmal gefragt worden, ob ich denn die DDR verteidigen wolle hier. Und ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, bevor ich hier richtig anfange, dass dieser Zug abgefahren ist. Die DDR gibt es nicht mehr. Dazu wäre in der Tat 1989 die Gelegenheit gewesen, eher nach dem Motto, es sollten die kommen wollen, und es sollten die gehen wollen. Was ich in der Tat auch jetzt verteidigen werde, sind meine Erfahrungen, die ich in der DDR gemacht habe und die ich auch mit dem sozialistischen Staat DDR gemacht habe. Und diese Erfahrungen stimmen nicht die Bohne damit überein, was ich aus den Medien, den Verlautbarungen, beispielsweise der Stiftung Aufarbeitung, zu hören bekomme, die ja auch mit einem hohen Satz an Geld jährlich finanziert wird. Ich glaube, es liegt bei 46 Millionen Mark, Euro. Und da gibt es in der Tat einiges auch zuzusagen. Ich werde mich hier heute kurz und sehr subjektiv den Tag X oder den Herbst 89 von zwei Seiten nähern. Die erste Seite wird etwas länger sein, nämlich die von meinem Leben in der DDR, wie ich dazu gekommen bin, in die Opposition zu gehen, beziehungsweise zur kritischen Linken mich zugehörig zu fühlen. Und in einem zweiten Teil, wie ich, der wird etwas kürzer sein, wie ich heute nach 20 Jahren darüber denke. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, ich bin etwas angeschlagen, wenn es hin und wieder trompetet, wie jetzt zum Beispiel, dann liegt das daran. Ich selber, Jahrgang 60, Insider wissen, dass der Jahrgang 60 in der DDR ein guter Jahrgang war, hatte eine schöne Kindheit, ohne Probleme, ohne nennenswerte Probleme natürlich, mit Sportverein, Musikschule, Arbeitsgemeinschaften in der Schule und das alles natürlich kostenlos. Nach der Schule machte ich eine Ausbildung auf dem Bau und war dann einige Zeit auf den Baustellen der Republik unterwegs. Ich habe gutes Geld verdient, Luxus war mir egal und ich lehnte ihn auch ab. Allerdings mit der Pubertät in den 70er Jahren fing mir an, einiges zu stinken. Es war mir irgendwie zu spießig, zu miefig und ich war dann sehr schnell in Sachen Blues unterwegs, provozierend mit langen Haaren, Jeans, kurze Anmerkung, die es zu diesem Zeitpunkt noch nicht in den Läden zu kaufen gab in der DDR. An den Wochenenden drängte ich zu den Konzerten und Treffen der Szene, die so etwas wie eine Subkultur im Sozialismus darstellte. Ein Phänomen, das sicherlich auch eine nähere Betrachtung notwendig machen wird. Das Phänomen der Subkultur im Sozialismus, übrigens nicht nur in der DDR, auch in der Sowjetunion und in allen anderen sozialistischen Ländern. Zumal eben auch, und da bin ich mir ganz sicher, diese Szene nicht vom Westen gesteuert war. Allerdings, die Staatsorgane reagierten mit Repression auf diese Szene und es kam auch zu heftigen Auseinandersetzungen, zu in der Szene geradezu legendäre Schlachten mit Bullen, Festnahmen und so weiter. Und besonders getroffen hatte uns allerdings auch das Verbot der Gruppe Renft, Auftrittsverbote für Bands, die zu uns gehörten, in der Regel, weil sie in ihren Texten den Alltag der DDR kritisch darstellten. Anstatt in dem kritischen Potenzial dieser Szene auch eine Chance für Entwicklung zu sehen, blieben uns die zahlreichen Jugendclubs eher verschlossen. Mitunter wurde offiziell behauptet, dass es sich bei der DDR um eine entwickelte sozialistische Gesellschaft handeln würde. Dies sahen wir im Allgemeinen nicht so und es war auch schlicht und ergreifend falsch. Offen für unseren Diskussionsdrang, für unsere Musik, war nicht die Kirche, aber Möglichkeiten, die Einzelne aus den Kirchenstrukturen zur Verfügung stellten. Besonders wichtig war dabei die offene Arbeit, in der ich mich dann auch eine lange Zeit engagierte und aus der später dann die KVU hervorging. Neben der offenen Arbeit entwickelte sich auch die Friedensbewegung und es sei an dieser Stelle betont, dass zu diesem Zeitpunkt niemand, zumindest niemand, den ich dann da kannte, auch nicht aus der Friedensbewegung den Sozialismus abschaffen wollte. Vielleicht im stillen Kämmerlein, aber das kann ich von hier aus jetzt nicht einschätzen. Parallel zu dieser bunten Mischung aus Frieden, Blues, Punk und so weiter sind dann auch Strukturen aufgebaut worden, die sich nicht bei Kirchen trafen. Einzelne Zirkel, die sich in Betrieben, Universitäten, im FDGB und der NVA zusammenfanden und sich, soweit das möglich war, auch vernetzten. Die gemeinsame Einschätzung, dass die DDR keine entwickelte sozialistische Gesellschaft war, reichte aus, um so gemeinsam über Entwicklungsmöglichkeiten für den Sozialismus in der DDR zu diskutieren. Das Spektrum, das hier zusammenkam, reichte von Trotzkisten über unterschiedliche ML-Gruppen, Rätekommunisten, Christen, insbesondere diejenigen, die sich nach latein- und südamerikanischem Vorbild, den Basisgemeinden, organisieren wollten. Bitte? Okay. Und selbst solchen, welche die Nöspel von Walter Olbricht als den richtigen Weg für die Übergangsgesellschaft sahen. Eigene Bildungszirkel entstanden, auch zur Verständigung dessen, worüber wir redeten. Die Palette der Texte war breit, mindestens so breit wie das Spektrum. Da wurde das Kapital von Marx und der Anti-Düring von Engels genauso gelesen wie die Theorien der Theologin Dorothee Sölle, die Pädagogik der Solidarität von Paulo Freire genauso wie Ernesto Cardenal, die verratene Revolution von Trotzki genauso wie die Kritik an der katholischen Kirche des Theologen Hans Küng, Lenin, Staat und Revolution, Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstandes und so weiter und so weiter. Analysen und Texte zu Prag und Frankreich 68 machten die Runde, Texte von Befreiungsbewegungen über ihren Kampf und ihre Perspektiven. Allerdings sei auch nochmal ganz wichtig hier darauf hingewiesen, dass die meisten dieser Texte leider illegal beschafft werden mussten. Unverständlich war uns, warum der größte Teil der Texte der linken Strömung dieser Welt in den Giftschränken der Bibliotheken verschlossen wurden. Die Öffentlichkeit nicht die Bohne zugänglich gemacht waren. Dennoch, so ziemlich allen war gemein, dass sie den Sozialismus in der DDR als entwicklungsfähig, als reformierbar ansahen und den Westen nicht. Und das war ein Grundstandpunkt, den ich auch heute noch so teile. Wichtige Grundvoraussetzungen für die Entwicklungsfähigkeit waren in der DDR demnach gegeben. Die Enteignung, die Verstaatlichung der Großbetriebe, die Bodenreform, die Schließung privater Banken und eine Sozialpolitik, die im Großen und Ganzen den Namen auch verdiente, und nicht zuletzt die Unterstützung der Befreiungsbewegung. Natürlich sind wir auch davon ausgegangen, dass es keinen gerechten Staat gibt und dass auch der sozialistische Staat nur eine Periode in der Geschichte sein kann und wird als Übergangsgesellschaft. Das Problem, das wir sahen, war die starre Verwaltung dieses Staates, die wir als Politbürokratie bezeichneten, die Sprachlosigkeit in der Öffentlichkeit, wenn es um tatsächliche Probleme ging, und der Alleinvertretungsanspruch gegenüber anderen linken Ideen und Positionen, gegen die repressiv vorgegangen wurde, anstatt sie in die öffentliche Debatte mit einzubeziehen. Warum ist beispielsweise der Streit zwischen Gerhard Schürer und Gitta Mittag 1979 nicht öffentlich diskutiert worden? Vielleicht sollte ich noch mal kurz erwähnen, um was es dabei ging. Bevor Herbert gleich auf diesen Streit eingeht, würde ich euch nochmal bitten, eure Handys auszustellen oder leise zu machen, damit die Diskussion nicht durch diese modischen Klingeltöne pausenlos unterbrochen wird. Dankeschön. Gerhard Schürer war damals, 1979, der Leiter der Staatlichen Planungskommission und vielleicht wissen wir dann noch mehr über... Bitte? Ich versuche es. Gerhard Schürer war damals 1979 der Leiter der Staatlichen Planungskommission und Günter Mittag war der Wirtschaftsminister. In diesem Streit ging es darum, dass Gerhard Schürer eine Analyse vorgelegt hat, wenn die Ökonomie in der DDR so weiterläuft, wird sich das ganze Projekt DDR nur 10 Jahre nur noch halten. Es muss etwas verändert werden in den gesamten ökonomischen Ansprüchen. So ging es natürlich prinzipiell um die Frage der Preisbildung im Sozialismus, eine Frage, die wir auch hin und wieder diskutierten, aber eine sehr schwierige Frage ist. Warum ist dieser Streit nicht öffentlich gemacht worden, 1979, in den Zeitungen, über die Medien? Warum ist er nicht in der gesamten Gesellschaft diskutiert worden? Es wurde einfach gedeckelt und es wurde eine politische Entscheidung getroffen zu Ungunsten von Gerhard Schürer. Sicherlich hatten wir an die DDR höhere Ansprüche gestellt als an den Westen. Aber das zählt nicht zu den Fehlern, die wir auch machten. Sicher ist auch, dass all diese Zirkel, Friedensbewegung, offene Arbeit für sich keine politisch relevante Kraft darstellten, mit der es möglich gewesen wäre, einflussreich auf die gesellschaftliche Entwicklung zu wirken. Aber der Gedanke lag nahe, es zu versuchen. Ich selbst war in allen diesen Gruppen und Zirkeln irgendwie mit unterwegs, Und die Anti-WEF-Aktionswoche war sicherlich auch ein Versuch, die linken Potenziale strukturell zu bündeln. Zur Anti-WEF-Aktionswoche in West-Berlin, als ich die IWF Bonzen trafen, gab es auch in Ostberlin eine Anti-IWF-Aktionswoche, sicherlich auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen aus dem Westen, linken Gruppen. Und nicht nur aus Westdeutschland und West-Berlin, sondern auch einer internationalen Zusammenarbeit. Und es hatte auch zunächst den Anschein, dass es funktionierte. Maßgeblich für die Vorbereitung war die Gruppe, damals die Gruppe Gegenstimmen, ein Zusammenschluss linker Engagierter innerhalb der Friedensbewegung, aus der dann später auch das Projekt Vereinigte Linke hervorging. Die konkreten Auswirkungen des Herbst 89 hatte sicherlich nicht nur ich falsch eingeschätzt. Die Ansätze und Ideen der Vereinigten Linken, die Gesellschaft nach einem Räteprinzip neu zu organisieren, sind gescheitert. Fehleinschätzung der Protagonistin damals, da nehme ich mich selbst nicht aus, bezüglich der allgemeinen Stimmungslage im Land, mit dem Drang zum Luxus und Konsum, Missachtung der Hochrüstungspolitik des Westens als ökonomischen Faktor, Fehleinschätzung der Politik Gorbatschows, mangelnde Mittel und so gut wie keine konkrete Übersicht über die Situation in den Betrieben machten die Situation für uns nicht besser. Und sicherlich hat auch die Zeit gefehlt, sich in allen notwendigen Problemen einzuarbeiten und ein konkretes Konzept zur Diskussion zu stellen. Ich möchte an dieser Stelle kurz nochmal auch ein Beispiel erwähnen. Im Rahmen des Wahlkampfes für die Märzwahlen 1990 waren wir sicherlich auch alle viel unterwegs. Es gab damals so etwas wie einen 36-Stunden-Tag. Und ich selbst war auch zu einer Betriebsversammlung in den Leunawerken, um dort für das Projekt Vereinigte Linke zu werben und natürlich für das Projekt Bildet Räte in den Betrieben, übernehmt die Betriebe, jetzt ist die Chance dafür gegeben. Allerdings war das Ganze denn ein Desaster, weil die Kolleginnen und Kollegen dort mir gegenüber meinten, aus den Rohren tropft eine Masse, die wir nicht kennen, wir wissen nicht mehr, was das ist. Wir schieben das Quecksilber in der offenen Schubkarre durch die Gegend. Es sind viele Leute hier, die sind zwangsverpflichtet zu arbeiten, Soldaten, Bausoldaten oder auch Leute, die nach dem Paragraph 46, kriminelle Gefährdung, eine Arbeitsplatzbindung hatten. Und wir haben kein Geld, um den Betrieb so zu sanieren, dass wir ihn übernehmen können und dass wir da drin unsere Arbeitsbedingungen verbessern können. Wenn du das Geld hast, wir bilden sofort Räte. Leider musste ich auch meine Taschen umkrempeln und sagen, ey, ich hab's nicht. Aber vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Das hat sie aber nicht befriedigt. Insgesamt bleibt letztendlich festzustellen, dass die vielen Probleme, die in der DDR gewachsen sind, durch die DDR selbst zum Teil auch fabriziert wurden, durch die Organe fabriziert wurden, mit ihrer Sprachlosigkeit, mit ihrem Alleinvertretungsanspruch, sodass eine gesamtgesellschaftliche Diskussion in letzter Minute, wie es dann 89 war, nicht mehr möglich war, weil die Zeit gefehlt hat. Und dass der Westen uns die Zeit nicht geben wird, diese Diskussion zu führen, das war auch klar. Klar ist auch, wenn ich jetzt zurückblicke nach 20 Jahren, dass der Kapitalismus ein extremes Gewaltverhältnis ist. Ein Verhältnis von struktureller Gewalt, das dem Sozialismus von seinem Wesen her fremd ist. Demütigung, Folter, Mord, Krieg sind diesem System des Kapitalismus inhärent. Und sie sind dem Sozialismus fremd. Diese Gewalt können wir nur gemeinsam begegnen. Und wir sollten aus der Geschichte lernen, dass die Abgrenzungspolitik zwischen den linken Gruppen und Parteien uns da nicht weiterhilft. Es geht heute mehr denn je darum, trotz aller Unterschiede die gemeinsamen Schnittstellen herauszufiltern und an diesen Punkten etwas zu bewegen. Einige Punkte könnten hier sein, der politische Streik. Und da sollten wir nicht warten und nicht bitten, dass es gesetzlich erlaubt wird, sondern er muss einfach gemacht werden. Politischer Streik heißt aber auch, dass es nicht nur eine Angelegenheit ist von Lohnabhängigen, sondern dass er alle Teile der Gesellschaft betrifft. Ein zweiter Punkt wird die NATO sein. Die NATO, die sich immer mehr geriert, die UNO abzulösen und ein handverlesenes Machtpotenzial zu stellen, um in dieser Welt eine gewisse Ordnung beizubehalten, nämlich die Ordnung der Gewalt. Und nicht zuletzt sollten wir über den Kulturkampf nachdenken. Eine Kulturverflachung auch innerhalb der Linken würde uns allen nur schaden und sie ist auch zu beobachten. Stattdessen sollten wir nachdenken, wie wir die Kultur aus den Händen eines Kulturimperialismus herausholen können. Schon allein so ein Wort Kulturkaufhaus, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Vielleicht noch mal kurz, weil es vorhin erwähnt wurde, da hatte ich mich jetzt gar nicht so sehr darauf vorbereitet, zu der Zeit eben November 89 bis 3. Oktober. Das Projekt VL, Vereinigte Linke, war ein sehr heterogenes Modell. Hier waren sehr unterschiedliche Krüppchengruppen mit sehr unterschiedlichen Ansprüchen zusammen und haben versucht, auch etwas zusammen zu bewegen. Aber letztendlich ist es an ihren Unterschieden und an ihrer Diskrepanz gescheitert. Vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, wie wir uns tatsächlich und praktisch in dieser Zeit bewegen. Da gab es die Gruppe AG Just for Fun, Silvio Meyer, die sich sehr spontan gaben. Da gab es Gruppen, die eine sehr straff organisierte Organisation wollten, um in dieser Zeit auch bestehen zu können. Da gab es Gruppen, die sich vor allen Dingen in den Betrieben engagierten und natürlich die Frage von Betriebsräten erörterten, welche Rolle sollten Betriebsräte in der Zukunft spielen. Es wurde sogar ein eigener Vorschlag, ein sehr authentischer Vorschlag, der aus den Betrieben heraus auch diskutiert wurde, für ein Betriebsverfassungsgesetz der DDR entwickelt, der denn allerdings den Bach runtergegangen ist. Wir hatten gerade mal denn damals noch von der PDS, SED-PDS, einen Offset-Druck, klein und schlecht lesersicher, ich glaube eine Auflage von 6.000 von ihnen bekommen, um diese Broschüre, diesen Entwurf weiter zu verbreiten. Im Gegenzug wurde damals vom Bundesministerium für innerdeutsche Angelegenheiten, das es ja auch gab, und dem DGB eine Hochglanzbroschüre über die Vorzüge des bundesdeutschen Verfassungsgesetzes in Millionenauflage gedruckt mit faustdicken Lügen, zum Beispiel über die politischen Tätigkeiten eines Betriebsrates in der BRD. Wer das Betriebsverfassungsgesetz in der BRD kennt, weiß, wie lächerlich das ist. Andere wiederum haben sich verschiedene Strukturen, auch mit den Genossinnen und Genossen aus dem Westen, zusammengetan und versucht, die Dinge auf den Grund zu gehen. Allerdings muss auch hier gesagt werden, dass nach meiner Einschätzung die Westlinke an diesem Punkt versagt hat. Sie hat nicht versucht, das System in der DDR zu begreifen. Sie hat nicht versucht, ein System zu entwickeln und mit zu retten. Sie hat nicht versucht, überhaupt in die DDR zu kommen, um dort etwas noch mit aufzubauen, zu entwickeln, sondern sie haben in der Regel ihr Adäquat gesucht. Die Grabenkämpfe der Linken im Westen haben sie versucht, in den Osten zu tragen. So haben 19 verschiedene trotzkistische Gruppen versucht, 19 verschiedene einzelne Nichtsdestotrotz gab es aber auch gute, zum Beispiel, wir hatten schon zu DDR-Zeiten auch gute Kontakte zu Ernest Mandel, die ich auch nicht schätzen, sehr geschätzt habe, die auch gute Diskussionen brachten zu Kajo Prendel, dem Rätekommunisten, auch mit seiner Kritik an den Leninismus, die auch sehr diskussionswürdig war, der auch gute Kritiken zu den Ideen der VL gebracht hat. Sicherlich sind da noch einige andere aufzuzählen. Wichtig wäre nur eben an diesem Punkt, letztendlich denke ich, dass dieses Projekt, dass diese DDR, das Leben in der DDR nicht daran gescheitert ist, dass irgendwelche Bürgerrechtler, im Volksmund auch gerne Bürgerrechtler genannt, in dieser Zeit irgendwie auf die Barrikaden gegangen sind oder auf die Straße. Vielleicht hat das ein wenig mit mehr dazu beigetragen. Letztendlich steht hier die Frage der Hochrüstungspolitik, steht die Frage der Alliierten, steht die Politik der Alliierten und steht der Wurmfortsatz dessen, was schon vor 1939 begonnen wurde, nämlich eine Front gegen die Eigentumsverhältnisse im Sozialismus zu machen. Abschließend möchte ich vielleicht noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Wir erleben heute auch eine verstärkte Welle des Antikommunismus, auch in verschiedenen Teilen der Linken. So hatte ich mich mal bemüßigt gefühlt, auch mit dem Kongress der Anarchisten zu gehen. Ich rede jetzt nicht nur von der bourgeoisen bürgerlichen Presse. Auch dort strömte ein Hauch, und nicht nur ein Hauch, ein regelrechter Hass gegen Kommunisten vor. Und auch die Diskussion darum, ob es nicht sinnvoll wäre, gemeinsame Praktiken zu entwickeln, wurde strikt abgelehnt mit dem Verweis auf die Geschichte, dass die Kommunisten ja die Anarchisten abgeschlachtet hätten. Ich denke, die einzige Möglichkeit, die die Welt in dieser Zukunft haben wird, ist der Weg zum Kommunismus, ist der Weg zur klassenlosen Gesellschaft. Auch wenn das jetzt sehr phrasenhaft klingt, aber dies ist der einzige Weg, die Form der strukturellen Gewalt tatsächlich zu überwinden. Denn solange wie die Gesellschaften sich in Klassen teilen, wird es diese Form der strukturellen Gewalt geben. Und ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass es extrem wichtig wäre, sich mit dieser Gewalt mehr auseinanderzusetzen. Wer den Linken Gewalt unterstellt, mit ihren Sabotageakten, mit ihren Angriffen gegen die Gewaltzentren, gegen die Folterer des Westens, macht sich vielleicht sogar mitschuldig daran, diese Gewalt und diese Folter und diese Kriege zu verharmlosen.